1. Wer ander verurteilt, hat keinen Schuldigung, die er durch sein eigenes Handeln dasselbe urteil über sich selbst fault, warende ander richtet. 2. Wer wissen jedoch mit Gewissheit, das Gottesurteil über Diogenigen, die solche Taten begehen, der absoluten Wahrheit entspricht. 3. Glaubst du etwa, o Mensch, dass du dem Gottlichen Gericht entkommen kannst, wenn du ander für dich kritisierst, die du selbst tust? 4. Oder unterschätzt du den Reichtum seiner Gut, Jedeld und Langmart, wann zu erkennen, dass Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen soll? 5. Durch den Sturheit und den Unbusfertiges Haushofst du Zorn für den Tagen, und dem Gottes Gerecht offenbart Word. 6. An jenem Tag Word Gott jedem Menschen genor das Virgilton, was er aufgrund seiner Taten verdient hat. 7. Dengenigen, die beharrlich Guts tun und nach Herrlichkeit, Ere und Unbeganglichkeit streben, Word das Uigleben schenken. 8. Über die Selts Suktigen Jedok, die der Wahrheit widerstehen und stattdessen der Ungerechtigkeit folgen, wird sein Zorn und Grimm herein brechen. 9. Lieden Angst wer den Jeden Menschen treffen, der Boses Tut, wobe die Zuest den Juden und Ebenso den Griechen betrifft. 10. Herrlichkeit, Ere und Frieden hingen Erwarten Jeden, der Guts bewirkt, so will den Juden als auch den Griechen. 11. Den bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, die er vollkommen unpartisch über Allmenschen erteilt. 12. All die one Kenntnis des Gesetzes sündigten, wer den auch one Diocese Gesetz verloren gehen, waren jean, die unter dem Gesetz sündigten, durch das Gesetz gerichtet wer den. 13. Den vor Gott sind nicht die Hora des Gesetzes gerecht, sondern a Diogenigen, die das Gesetz tatsächlich befolgen, wer den gerecht gesprochen wer den. 14. Wenn Menschen aus anderen Volken, die das Gesetz nicht besitzen, instinktiv dessen Forderungen erfüllen, sind sie sich selbst ein Gesetz. 15. Sie beweisen damit, dass das Werk des Gesetzes in Haus geschrieben ist, was durch Aguissen und Eierjedanken, die sich gegenseitig anklagen oder verteidigen, bestätigt Word. 16. Dies Worden dem Tag offenbar wer denn, und dem Gott durch Jesus Christus die verborgenen Geheimnis der Menschen gemis dem von mir verkündeten Evangelium richtet. 17. Wenn du jedoch als Jude beseignest, dich auf das Gesetz verlässt und stolz auf den besondere Beziehung zu Gott bist, 18. Wenn du seinen Willen kennst und durch die Unterweisung im Gesetz genau beurteilen kannst, worauf es im Leben wirklich ankommt, 19. Und wenn du überzeugt bist, ein Wegweiser für blind und ein Licht für jeden zu sein, die in der Dunkelheit leben, 20. Ein Erzieher der Unwissenden und ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Verkörperung von Erkenntnis und Wahrheit besitzt, 21. Why konntest dann, dass du ander belehrst, dich selbst aber nicht? Du predigst gegen das Stehlen und Stehlst denich? 22. Du verbietest den Ehebruch, begehst ihn aber selbst? Du verabschust Gottesbilder, beraubst jedoch gleichzeitig deren Tempel? 23. Du rühmst dich zwar des Gesetzes, interst Gott aber gleichzeitig durch den Standigen übertretungen seiner heiligen Gebot. 24. Rissist genorso, why es in der Schrift state, wegen yours verhaltens word der Name Gottes unter den Volken gelastet. 25. Die Beschneidung ist zwar nützlich, sofern du das Gesetz befolgst, wenn du jedoch das Gesetz übertrittst, ist dein Beschneidung hinfällig geworden. 26. Wenn nun ein Unbeschnittener die Bestimmungen des Gesetzes einholt, word im sein Unbeschnitten sein dann nicht als Beschneidung angerechnet. 27. So word dergenage, der korperlich unbeschnitten ist, aber das Gesetz erfüllt, dich rich ten, der du trotz des Buchstabens und der Beschneidung ein Gesetzes übertreter bist. 28. Den Jude ist man nicht durch äußeren Schein, und die war Beschneidung ist nicht die sich bärem Fleisch. 29. Viel mehr ist dergenage ein Jude, der es im Verborgenen ist, und die Beschneidung des Herzens geschieht im Geist und nicht nach dem Buchstaben, sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott.